Erster König Hiskia schickte Briefe an Israel und Juda. Er bat sie, nach Jerusalem zu kommen. Dort sollten sie das Passafest für Gott feiern. Zweiter der König und die Anführer in Jerusalem entschieden. Sie wollten das Passafest im zweiten Monat feiern. Dritter, sie konnten es vorher nicht feiern. Es gab nicht genug Priester. Auch waren nicht alle Leute in Jerusalem. Vierter, der König und das Volk fanden den Plan gut. Fünfter, sie beschlossen, es in ganz Israel zu sagen. Alle sollten nach Jerusalem kommen. Dort sollten sie das Passafest für Gott feiern. Sie hatten es vorher nicht richtig gefeiert. Sechste, Boten gingen mit Briefen durch Israel und Juda. Sie sagten, kehrt um zu Gott. Gott wird euch helfen. Er hilft denen, die aus Assyrien entkommen sind. Siebter, seid nicht wie eure Väter. Sie waren Gott nicht treu. Darum hat Gott sie bestraft. Ihr seht, was passiert ist. Achter, seid nicht stur wie eure Väter. Kommt zu Gott. Geht zu seinem heiligen Haus. Dient Gott. Dann wird sein Zorn von euch gehen. Neunter, wenn ihr zu Gott zurückkehrt, finden eure Brüder Gnade. Sie können dann in dieses Land zurückkommen. Gott ist gut und barmherzig. Er wird euch nicht verlassen, wenn ihr zu ihm kommt. Zehnter, die Boten gingen durch Ephraim und Manasse. Auch nach Sebulon. Aber die Leute lachten sie aus. Sie machten sich lustig über sie. Elfter, einige Leute aus Asser, Manasse und Sebulon kamen. Sie waren demütig. Sie kamen nach Jerusalem. Zwölfter, in Juda half Gott den Menschen. Er gab ihnen einen Geist. Sie folgten dem Befehl des Königs. Dieser Befehl kam von Gott. Dreizehnter, viele Menschen kamen nach Jerusalem. Sie feierten das Fest der ungesäuerten Brote. Das war im zweiten Monat. Es war eine sehr große Versammlung. Vierzehnter, zuerst entfernten sie die Altäre in Jerusalem. Sie entfernten auch alle Räucheraltäre. Sie warfen sie in den Bach Kidron. Fünfzehnter, am 14. Tag des zweiten Monats schlachteten sie das Passahlamm. Die Priester und Leviten schämten sich. Sie machten sich rein. Sie brachten Brandopfer zum Tempel Gottes. Sechzehnter, sie standen an ihren Plätzen. Das war nach dem Gesetz von Mose. Die Priester sprengten das Blut. Sie bekamen es von den Leviten. Siebzehnter, viele Leute waren nicht rein. Darum schlachteten die Leviten die Passahlämmer für sie. So wurden die Lämmer für Gott geweiht. Achtzehnter, viele Leute aus Ephraim und Manasse waren nicht rein. Sie aßen das Passa falsch. Aber Hiskia betete für sie. Er sagte, Gott ist gut. Neunzehnter, Gott soll jedem vergeben. Jedem, der Gott suchen will. Auch wenn er nicht rein ist für den Tempel. Zwanzigster, Gott hörte Hiskia. Er schützte das Volk. 21. Die Israeliten in Jerusalem feierten 7 Tage lang. Es war das Fest der ungesäuerten Brote. Sie hatten große Freude. Jeden Tag lobten die Leviten und Priester Gott. 22. Hiskia sprach freundlich zu den Leviten. Sie hatten Gott gut gedient. Sie aßen 7 Tage lang die Opfer. Sie schlachteten Friedensopfer. Sie lobten Gott. 23. Alle Leute entschieden, noch 7 Tage zu feiern. So feierten sie 7 Tage lang ein Freudenfest. 24. König Hiskia gab der Versammlung Tiere. Er gab 1000 Stiere und 7000 Schafe. Die Anführer gaben auch 1000 Stiere und 10000 Schafe. Viele Priester machten sich rein. 25. Alle Leute aus Juda freuten sich. Die Priester und Leviten freuten sich. Alle aus Israel freuten sich. Auch die Fremden freuten sich. 26. Es gab große Freude in Jerusalem. So etwas gab es seit König Salomo nicht mehr. 27. Die Priester Leviten standen auf. Sie segneten das Volk. Gott hörte ihren Ruf. Ihr Gebet ging zum Himmel.